so lala. Deswegen hab ich mir einen cooler Bunker in Krakau gekauft. Hab jetzt Mauern aus Hochqualitätsbeton. Eine dicke Panzertür, Schlüssel hab ich kein, kommt eh keiner rein. Hab ja eine Kanon mitten auf dem Balkon. Hätt lieber einen Raketenwerfer, wär gern Raumschifffahrer oder Arnold Schwarzenegger. Ein Moped-Orchester, einen Arsthammer, ein Spagatweltmeister, den Raudi in Autarkie. Kann Radau machen, kann Rocky saufen, kann keiner was sagen. Es ging mir so lala. Mein Bunker, aula, la. Muss noch mein Mund abputzen, ein Dutzend Moskitos voll mit Leitpumpen.